Vielleicht ist das ein Spiel, vielleicht ist das ein Sport. Vielleicht denk ich zu viel, wenn du willst, ich spiel mit dir sofort. Mit dir sofort und ohne Ende, ich leg mein Herz in deine Hände. Wenn du willst, ich will mit dir sofort. Nichts und niemand könnte mich stören, doch der Stelle zu verführen. Wenn du willst, ich will, sag nur ein Wort. Mit dir, das wird mir gefallen, mit dir, das wird richtig knallen. Überall ganz gleich, an welchem Ort. Derselbe Traum, du fällst in meine Arme. Und irgendwo geht dann die Sonne auf. Tief in der Nacht zieht es mich zu dir, dann brauch ich dich. Tief in der Nacht, wenn ich fast erfriere, dann denk an mich. Was soll ich ohne dich, wenn's um mich finster ist? Komm doch zu mir und vielleicht geht es noch in dieser Nacht. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät.

ein Angebot. Kurzes Kleid, davon wurde die Ampel rot. Und ihr Lächeln traf mich mitten ins Gesicht. Und ich sagte mir, die Chance entgeht dir nicht. Den Himmel über mich. Und wenn ich mal nicht gut drauf bin, lachst du einfach für mich mit. Läufst durch mein Leben, verschlingst mir die Zeit. Und wenn ich falle, dann fall ich gerne in dich rein. Du bist Leben für mich, viel mehr geht leider nicht. Und ich brauch auch in Wahrheit nicht mehr. Ich mag alles an dir, mag dein Lachen, das mich immer wieder so spielen besiegt. Ich könnte leben ohne dich, doch nur wie bist ich nicht. Deshalb denk ich auch gar nicht daran. Nur dann und wann. In the mix. Sofort, jetzt hier und nur mit dir.

enttäuscht, der Schmerz in dir ging tief. Und du sagst, du liebst mich sehr und hast Angst davor. Das, was zwischen uns begann, geht wieder mal verloren. Träume brauchen Luft zum Atmen, Zärtlichkeit braucht Zeit. Wenn du zuhörst, was dein Herz hat, dann bist du so weit. Lass uns tanzen heute Abend. Im Rücken zur Wand, nach unserem Kräftemessen vor mehr als einem Jahr, vergaß ich dich zu vergessen, vielleicht weil es Liebe war. Jetzt sitz ich hier an diesem Brief und hoffe, dass du ihn auch liebst. Träume verrannt. Ich denk so gerne an die Zeit voller Glück. Geben mir Liebe und den Himmel zurück. In Liebe gefangen, doch frei wie der Wind. Ich spür das Verlangen, das mir keiner nimmt. Wenn du an mich glaubst, kleine Fehler erlaubst, dann wird es schon gehen und du wirst verstehen. In Liebe gefangen, mein Herz sucht nach dir. Der Sinn meines Lebens heißt immer noch wir. Wir halten zusammen, so fest wie noch nie. Lass uns den Weg gemeinsam weitergehen. Lass uns den Weg gemeinsam weitergehen. Wie oft habe ich dich schon gesucht, doch nie. Hab ich von dir geträumt in einsamen Stunden. Fühle mich wie neu geboren, seit es dich für mich gibt, denn ein Traum wurde wahr. Du bist für mich da. Dafür war's viel zu schön, so viel Glück mit dir. hätte nie gezählt auf dem langen Weg zu dir bis ans Ende der Welt. Es liegt was in der Luft, ich spüre es überall. Mein Herz macht fast einen Knall. Du musst ein Engel sein mit deinem goldenen Haar. Mit dir auf jeden Fall. Ich seh mich schon am Ziel, dem großen Glück so nah. Ich bin verliebt für zwei, Senora, bist du frei? Und ich denk mir, wenn aus Mädchen Engel werden, in einer heißen Sommernacht fallen die Sterne auf die zu mir gesagt. No, no, capisco, no, no. No, no, capisco, no, nix amore oggi, no. No, io non capisco. No, no, amore. Als Mädchenengel werden in einer heißen Sommernacht fallen die Sterne auf die Erde, doch sie hat nur zu mir gesagt. Tu vai via perché questa notte mamma no, mia, no, amore, nix, amore, nix tedesco. Vai, mamma mia, aiuto, aiuto, hilfe. No, no, nix, amore, oggi no, no, no, no, Raffaello, non anfasse, nix anfasse, ich brafe, signorina. No, Raffaello, vai via di qua, subito, se non ti ammazzo ti do botte. Ich schnapp dich jetzt einfach via di qua. Ehi, Peter, no, non capisci, io non...